Heidenlied. Wie lebten doch die Heiden so herrlich und so froh? Das war ein Volk von Seiden, wir sind ein Volk von Stroh. Entführt ein Ochs ein schönes Kind zuweilen auch, doch glaubet mir, die Heiden waren nicht so blind, nicht halb so blind wie wir. Die Heiden, es ist doch schade um solch Ingenium, sie hießen Viere gerade und nahmen Fünf für krumm. Auch hat die Jungfernschaft ein End, sobald die Magd ein Kind gebar, dieweil das Neue Testament noch nicht geschrieben war. Sie taten, was sie mochten, die Frechheit war enorm, sie siegten, wenn sie fochten, auch ohne Uniform. Sie hatten keine Polizei und tranken lieber Wein als Bier, wie waren doch die Heiden frei, die Heiden aber ihr. Und von Achill und Hektor, wie es im Homerus steht, bis zu dem letzten Rektor der Universität. Da gab's kein Buch in ganz Athen, oh schreckliche Verworfenheit, man wurde vom Spazierengehen und von der Luft gescheit. Die Heiden, ach die Heiden, die keine Christen sind, sie spinnen doch die Seiden für manch ein Christenkind. Drum lebe hoch das Heidenpack und jeder rechte Heidenstrick, Homerus mit dem Bettelsack und ihre Republik, Georg Herwegh.